Kapitel 9. Alles Arbeit? Aufgabe 2. Arbeit. Radio Hit am Montagmorgen. Das Wochenende ist vorbei, die Arbeitswoche beginnt. Wir möchten wissen, wie findet ihr eigentlich eure Arbeit? Ruft an unter 0800 389 dreimal die 0. Und hier habe ich schon den ersten Anrufer. Hallo? Hallo, ich heiße Moritz und arbeite in einem Kaufhaus. Die Arbeit ist okay. Für mich muss der Job nicht so toll sein. Ich verdiene ganz gut und das ist wichtig. Das Leben hier in Stuttgart ist ja nicht billig. Danke, Moritz. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Also mein Name ist Carla und ich finde meine Arbeit super. Ich bin Tanzlehrerin und Tanzen macht mir sehr viel Spaß. Das ist doch ideal, wenn die Arbeit auch das Hobby ist. Das ist natürlich super. Hören wir doch noch ein paar andere Meinungen. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo, ich bin Lukas. Also ich finde, der Alltag ist richtig Arbeit. Die Wohnung putzen, die Kinder von hier nach da bringen, Hausaufgaben mit den Kindern machen und so weiter. Da gibt es ja nie ein Ende. Das finde ich echt anstrengend. Ja, Alltag ist auch Arbeit. Was meint unser nächster Anrufer? Hallo, ich heiße Freddy. Also, ich arbeite in einem Büro. Ich finde meine Arbeit nicht so toll. Sie ist ziemlich langweilig. Ich hoffe, ich finde bald eine andere Arbeit. Danke, Freddy. Und eine Meinung haben wir noch. Hallo, ich heiße Amelie. Also, ich studiere Medizin und muss wirklich viel lernen für mein Studium. Das ist richtig viel Arbeit. Aber ich mache es gern. Das ist doch schön. Liebe Hörer, wir von Radio Hit wünschen Ihnen eine gute Arbeitswoche. Das nächste Wochenende kommt bestimmt.